1, 2, 3, 4. Ab und zu, hin und wieder und ganz nebenbei muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein. In der Frauenfrage bin ich graduell, denn ich bin bisexuell. Ich halte mich da offen, beide Seiten können auf mich hoffen. Ich habe stets ein Alibi, denn ich bin ja immerhin bi. Früher war ich so labil, doch jetzt hab ich mehr Profil. Komm ich mit dem Typ nicht klar, ja, dann ist doch sie noch da. Oh, ab und zu, hin und wieder und ganz nebenbei muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein. In der Frauenfrage bin ich graduell, denn ich bin bisexuell. In Frauengruppen ist das ganz nett, doch abends lieg ich bei ihm im Bett. Bei ihr find ich Zärtlichkeit, bei ihm such ich Sicherheit. Und hab ich manchmal große Wut, die Frauen geben mir Mut. Und so läuft es ne Weile wieder gut, und so krieg ich alles unter nen Hut. Oh, ab und zu, hin und wieder und ganz nebenbei muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein. In der Frauenfrage bin ich graduell, denn ich bin bisexuell. Was mir bei den Frauen so gefiel, das trug ich zu ihm hin. Er bringt es jetzt mehr subtil, seit ich feministisch bin. Den Frauenkampf, den find ich wichtig, der Feminismus ist ganz richtig. Doch wenn es ihm zu weit geht, hat der Mann natürlich Priorität. Doch ab und zu, hin und wieder und ganz nebenbei muss ein Abend mit Frauen, ein Abend mit Frauen einfach sein. In der Frauenfrage bin ich graduell, denn ich bin bisexuell, denn ich bin bisexuell.